Es ist schon viel zu lange her. Ich glaub 4 Jahre ungefähr. So lang hab ich dich nicht gesehen, Angel Eye. Glaub mir, mein Herz schlägt nur für dich. Ne neue Liebe will ich nicht. Schau mir noch einmal ins Gesicht, Angel Eye. July.